Die indonesische Zeitung Internationale Tageszeitung brachte jüngst das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, Unser Sozialismus, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, ist unbesiegbar, in Auszügen.